Gerechtigkeit und Recht und Freiheit für dein eigenes Vaterland. Trag das Erbe deiner Väter, schwör darauf in deine Hand. Sei dir Kameraden treuer, halt dein Schirm für sie ein. Kämpfe gegen jede Lüge, müssen wir alle Brüder sein. Niemals sollst du dich beugen, nie Gewalt für Recht ansehen. Du musst auf diesem geraden Wege siegen oder untergehen. Siegen oder untergehen. Das Erbe deiner Väter, nimm die Zukunft in die Hand und kämpfe ohne alle Rücksicht, nur für einst dein Vaterland. Ohne alle Rücksicht, nur für einst ein Vaterland.